Deutschlandradio Kultur. Kriminalhörspiel. Mein Name ist Lieutenant Andy McMahon. Wer mich kennt, nennt mich Detective Andy. Ich bin Verhandler bei der Mordkommission New York City. Mord hält mich auf Trab. Ich arbeite von der Lower East Side aus. New York ist für die Abgebrühten. Wer in New York geboren ist, hat diese Abgebrühtheit von Geburt. Kommt man mit dem Bus aus dem Mittleren Westen oder sonst woher, lernt man das schnell. Oder man fährt mit dem nächsten Bus zurück nach Hause. Es gibt Zeiten, da erlaubt einem die Stadt, die Mauer, die man zum Schutz um sich errichtet, ein wenig abzubauen. Weihnachten, Allerheiligen, Erntedank und natürlich Ostern. Ostern in der Stadt. Es hat irgendwie was. Auch wenn wir es nicht so feiern wie früher als Kinder mit unseren Eltern. Die Erinnerungen an jene Tage tauchen wieder auf. Das erste Schokoladenei im Einheitspreisladen. Der neue Anzug, den deine Mutter dir kaufte. Du wusstest, du würdest ihn dreckig machen. Von der Beichte am Samstagnachmittag bis zum Einnehmen der Hostie am Ostersonntagmorgen hast du dir Mühe gegeben, keine unreinen Gedanken zu haben. Und nach der Kirche dann all die Süßigkeiten in diesen Osterkörben, in blaues und gelbes Zellophan gewickelt. Detective Andy und der Ostersonntagsmord. Kriminalhörspiel von Anthony J. Ingrassia. Es ist Ostersonntag und ich fahre mit meiner Frau nach Brooklyn raus zum Essen bei meiner Schwester. Wir werden Lamm essen und Osterbrot und gefärbte Eier. Genau wie es unsere Mutter und Großmutter für uns zubereitet haben. Du weißt noch, wie sicher du dich gefühlt hast. Die Zeit ist vorbei. Doch hoffst du, sie könnte für ein paar Stunden zurückkehren. Du lässt deine Schutzmauer fallen und Bingo, holt dich der Alltag wieder ein, heimtückischer, als du es erwartet hast. Ich bin an Mord gewöhnt, ich habe viele Leichen gesehen. Junge, alte, verstümmelte. Das hält man aus, das geht einen nichts an. Aber wenn du persönlich getroffen bist, wenn du einmal Gefühle zugelassen hast, Ostern sollte Hoffnung bringen, Zuversicht auf die Erneuerung des Lebens. Sie wollte sich diesmal nicht einstellen. Im Gegenteil. Ostern hat mich in meinen Grundfesten erschüttert. Ich habe unkosch Gedanken gehabt. Mord weiß nichts von Ostern. Segne mich, Vater, denn ich habe gesündigt. Es sind jetzt 4 Monate seit meiner letzten Beichte. Das ist eine lange Zeit. Ja, ich weiß. Bist du wegen Ostern gekommen? Nein, nicht nur. Vater, ich bin Fahnder in New York, Lower East Side. Ich bearbeite den Fall dieses Irren, der Kinder belästigt und sie vom Dach wirft. Ich las in der Zeitung davon. Jeder hat davon gelesen oder hat es im Fernsehen gesehen. Vater, ich habe das Schlimmste gesehen, was es in dieser Stadt zu sehen gibt. Und ich habe mich darauf eingestellt. Ich bin nicht zimperlich, aber diese Morde haben mich so unglaublich wütend gemacht. Wenn ich diesen Kerl finde, und das werde ich, ich weiß nicht, ob ich meine Wut beherrschen kann. Das klingt nicht nach dem Andy, den ich kannte. Butterbean, Sind Sie das? Ja. Ich wusste nicht, dass Sie wieder in New York sind. Bin ich froh, Ihre Stimme zu hören. Aber was machen Sie hier? In St. Anthony's? Warum nicht St. Agnes und Flatbush? Sie brauchten an Ostern Verstärkung und hier war meine Hilfe notwendiger. Ich denke noch immer an das Gespräch, das wir hatten, kurz bevor ich zur Armee ging. Sie waren mir damals eine große Hilfe. Als ich zurückkam, waren Sie versetzt worden und niemand wusste, wohin. Ihre Rückkehr ist ein Geschenk. Auch ich freue mich. Pater, ich bin in Druck. Dieser Kerl ist unberechenbar. Erst gestern Nacht hat er ein kleines Mädchen ermordet, sein drittes. Bevor er sie vom Dach wirft, vergewaltigt er sie. Die Obduktion hat ergeben, dass sie zuvor geschlagen werden. Das ist ja furchtbar. Ich bin Polizeibeamter. Mein Job ist es, Verbrecher zu fassen. Ich habe mich immer bemüht, fair zu bleiben, doch dieser hier. Die Morde stellen alles in Frage. Meine Arbeit, meine Grundsätze. Ostern. Und meine Ehe. Andy, wenn dich dieser Fall so aufbringt, warum gibst du ihn da nicht ab? Weil ich fürchte, Pater, wenn ich ihn weitergebe, werde ich der Verlierer sein. Ich muss diesen Fall zu Ende führen. Ich muss ihn durchstehen. Moment bitte. Du hast ein Telefon. Hallo? Sofort. Er hat es wieder getan. Ich muss. Warte, ich. Ich komme morgen wieder. Lassen Sie den Beamten bitte durch. Hören Sie mich? Wer hat Sie gefunden? Eine Frau im dritten Stock. Sie sagt, sie hat an ihrem Fenster gesessen und da ist der Körper des Mädchens an ihrem Fenster vorbeigeflogen. Sie hat die Polizei gerufen, ist dann sofort runter. Ist die Mutter hier? Ja, sie und der Ehemann sind in der Wohnung des Hauswarts. Ihre Kollegin war dabei, als der Mann die Leiche identifiziert hat. Crawford? Ja, ich bin hier. Ah. Und wie sieht das aus für Sie? Tja, alles spricht dafür, dass es sich hier um Fall Nummer 4 handelt. Eindeutig keine Abweichung. Scheiße. Also sprechen wir mit den Eltern. Die Mutter ist nicht ansprechbar. Von dem Vater habe ich einige Informationen. Sie wohnen gleich um die Ecke in der Fifth Street. Sie arbeiten beide. Die Mutter kommt um 4 nach Hause und das Kind ist immer da. Und weil es nicht zu Hause war, ist die Mutter sofort suchen gegangen. Sie konnte es nicht finden und hat ihren Mann auf der Arbeit angerufen. Der hat alles stehen und liegen lassen und hat mit seiner Frau nach der Tochter gesucht. Sie sind die nächste Umgebung abgegangen, haben hier die Menschenansammlung gesehen und, ja, und sind rübergekommen. Die Mutter hat eine Beruhigungsspritze gekriegt. Ihre Namen? Winifred und Wendell Corey. Mr. Corey? Das ist Detective Andy. Ich werde mich möglichst kurz fassen mit meinen Fragen. Was ist das für ein Mensch, Detective? Wie kann er das einem Kind antun? Wie? Ich verstehe das nicht. Sie müssen nachdenken. Mit wem sind Sie in der letzten Zeit in Kontakt gekommen? Hat Ihre Tochter jemanden erwähnt? Hören Sie zu. Wir sind für ein besseres Leben in dieses Land gekommen. Ich bin für ein besseres Leben von Jamaika weggegangen und ich habe es bekommen. Aber ich musste mit dem Leben meiner Tochter dafür zahlen. Mr. Corey, es ist nicht Ihre Schuld. Aber wessen Schuld ist es dann? Was ist meiner Tochter angetan worden? Es war derselbe Mann, der die andere kleine Mädchen getötet hat? Das wissen wir noch nicht, aber es sieht so aus. Warum ist er nicht verhaftet worden? Warum? Haben Sie eine Antwort für mich? Nein, Sir. Nein, ich habe keine. Wer ist da? Detective Andy und Detective Crawford, Mrs. Wong. Bitte öffnen Sie. Ja, bitte. Kommen Sie rein, bitte. Ich dachte, es könnte einer von diesen Fernsehreportern sein. Denen würde ich kein Interview geben. Ich bin nicht daran interessiert, denen ihre Seife zu verkaufen. Wir möchten Ihre Aussage noch einmal durchgehen. Ja, natürlich. Kommen Sie bitte. Möchten Sie eine Tasse Tee? Es ist ein chinesischer. Bitte, Sie sehen beide so aus, als könnten Sie einen brauchen. Nehmen Sie doch Platz, bitte. Nein, danke, wir möchten Sie nicht länger aufhalten. Sie wollen eine Tasse Tee ausschlagen? Na schön. Bitte schön. Bitte schön. Mrs. Wong, wo waren Sie, als es passierte? Hier. An diesem Tisch. Ich hatte das Fenster auf und schaute hinaus auf die Straße. Es war ganz ruhig, so wie jetzt. Es war 3:30. Der Tee war gerade fertig. Sind Sie sich da ganz sicher? Ich meine, mit der Uhrzeit? Ja, wissen Sie, ich bin Rentnerin. Ich gehe jetzt kaum noch auf die Straße. Aber 3:30, das ist meine Zeit. Ich war mal Einkäuferin bei Macy's in der Wäscheabteilung. 15.30 Uhr war ich immer zu Hause. Daran halte ich mich noch heute. Wie gesagt, ich wollte gerade einen Schluck nehmen. Da hörte ich es. Was? Es war wie ein kurzes Kläffen. Sehr seltsam. Bevor ich reagieren konnte, war da ein zischendes Geräusch und sie sauste am Fenster vorbei. Ich sehe aus dem Fenster und sehe das Kind unten auf dem Boden. War sehr schaurig. War ganz still. Ich rief sofort 911 an und sagte, dass ein Kind von oben auf die Straße gefallen ist. Ich griff mir eine Decke. Ich weiß vom Fernsehen, dass es wichtig ist, einen Verunglückten warm zu halten. Als ich hinkam und das Kind sah, fast nackt, da wurde mir klar, dass das kein Unfall war. Haben Sie jemanden bemerkt, der nicht hierher gehörte? Den Sie noch nie im oder in der Nähe des Hauses gesehen haben? Nein. Als ich aus dem Haus trat, war ich allein. Und vorher schon? Haben Sie irgendwas gehört im Haus? Nein. Es war still. Ganz still. Manchmal kann ich den Musiker oben hören. Aber der war nicht am Üben. Haben Sie jemand die Treppe runterkommen gehört? Vielleicht, als Sie telefoniert haben? Nein. Ich erinnere mich an niemanden. Ich bekomme ein Bild, einen Schatten, eine dunkle Gestalt. Was meinen Sie? Ich bin manchmal ein bisschen hellseherisch. Ich habe in Ihnen gelesen. Das ist ja interessant. Bitte, Mrs. Wong, es wäre mir lieb, wenn Sie sich auf das beschränken würden, was hier heute Nachmittag vorgefallen ist. Ich weiß, Sie haben einen Schock erlitten, aber versuchen Sie, sich zu erinnern. Schreiben Sie auf, was Sie gesehen haben. Wollen Sie das für mich tun? Ja, selbstverständlich. Oh, ich habe ganz vergessen, Tee einzugießen. Möchten Sie Tee? Nein, danke. Wir müssen zurück zum Kommissariat. Detective Andy, kann ich Sie kurz allein sprechen? Klar. Ja, ich warte im Wagen. Das ist nicht nötig. Fahren Sie schon mal vor und kümmern Sie sich um die Eltern. Aber ja. Erinnern Sie sich an etwas? Nein. Bitte hören Sie einfach zu. Ich weiß, dieser Fall hat Sie sehr durcheinander gebracht. Aber Sie werden ihn finden. Er ist ganz in der Nähe. Ich kann es spüren. Sie haben Gefühle für Ihre Partnerin, aber das wird vergehen. Mrs. Wong, bitte. Konzentrieren Sie sich auf den, der heute auf dem Dach war. Ich bin nicht hier, um mir persönlich wahrsagen zu lassen. Also tun Sie bitte einfach, worum ich Sie gebeten habe. Schreiben Sie alles auf. Werde ich, Detektiv, werde ich. Aber... Ja? Der Schatten, der hat den Schlüssel. Der bringt Ihnen alles in Ordnung. Andy, alles okay? Crawford, Sie haben doch dieses 4 Monate alte Baby in einer Mülltonne gefunden. Dann wissen Sie, wie mir zumute ist. Ja. Als die Klinik bekannt gab, dass es HIV-positiv ist, da wusste ich, dass ich raus wollte aus der South Bronx. Ich hatte genug. Zum ersten Mal. Zum ersten Mal mag ich nicht mehr. Der Fall schafft mich. Und wir beide sind auch nicht gerade ein einfaches Team. Was wollte Mrs. Wong Ihnen sagen, dass sie nicht von mir sagen konnte? Soll das ein Verhör sein? Es war was über mich, ja? Nicht ganz. Es ist nicht zu übersehen, dass Sie sauer sind, seit wir diesen Fall haben. Und zwar wegen mir. Da nehmen Sie sich etwas zu wichtig. Nein, es geht um mich. Genauer gesagt, um meine Gefühle Ihnen gegenüber. Oh. Seit 20 Jahren bin ich verheiratet und ich bin meiner Frau immer treu gewesen. Sogar in Gedanken. Naja, vielleicht nicht immer in Gedanken. Und das beunruhigt Sie? Andy, da gehören 2 dazu. Und ich würde mich nie mit einem verheirateten Mann einlassen wollen. Schon gar nicht mit einem weißen verheirateten Mann. Auch wenn ich ihn äußerst sympathisch fände. So? Dieser weiße Knabe aus Brooklyn könnte Ihnen noch so einiges beibringen, Miss. Ja, doch, das traue ich ihm zu. Das tut gut zu lachen. Nein, Crawford, Sie sind eine gute Partnerin. Und weiß oder schwarz, das spielt bei mir keine Rolle. Aber das ist es ja. Wir verstehen uns so gut. Nein, er kann doch nicht schon wieder. Hallo? Hi, Liz. Ja? Nein. Ja. Bin bald zu Hause. Ist sie okay? Ihr war nur nach Anrufen. Sehen Sie? Sie haben ihr doch nichts gesagt von ihren Gefühlen, oder? Nein. Aber sie weiß es trotzdem. Ehefrauen wissen das immer. Danke, dass Sie mir die Beichte nochmal abnehmen, Pater Bean. Andy, was ist mit dir? Vater, ich bin kurz vorm Durchdrehen. Ich habe gelernt, dass man seine Gefühle nicht unterdrücken soll. Wenn man es versucht, wird es nur schlimmer. Ja, das macht es noch schlimmer. Und nun stellen Sie sich vor, was sich da gestern auf dem Dach abgespielt hat, nachdem er das Mädchen vergewaltigt hat. Es ist meine Wut. Ich habe Angst, ich kann sie womöglich nicht mehr beherrschen. Vergiss nicht, dass dies ein Mensch ist, im Bösen wie im Guten. Er steht in Gottes Macht und Gott wird richten. Ja. Versuch die Osterbotschaft zu erkennen, mein Sohn. Denk an die Verheißungen zu Ostern. Bete. Das tue ich, jeden Tag. Es ist gut, Ihre Stimme zu hören, Pater. Ja, fast wie damals, als ich zur Armee ging. Hast du mal was von Carol O'Malley gehört? Komisch, dass Sie fragen. Ich habe sie selber jahrelang nicht gesehen. Meine Schwester hat Kontakt mit ihr. Sie wissen ja, wie die beiden zusammenhingen. Sie hat jetzt eine Tochter auf dem College. Und ihr Mann? Gestorben. Schon länger her. Wissen Sie was? Kommen Sie doch Ostersonntag zum Café, zu meiner Schwester. Ich bin sicher, dass Carol vorbeischauen wird. Kommt sie mit ihrer Tochter? Kann sein. Wäre doch schön, die ganzen alten Bekannten Ostern wieder zusammen zu haben. Lieber Gott, nicht nochmal. Geh ran. Andy hier. Ja, Crawford, ich bin in 15 Minuten da. Bin in der Nähe, ja. Es ist wieder ein kleines Mädchen belästigt worden. Ermordet? Nein, es lebt. Vater, bitte kommen Sie mit. Andy, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Sie könnten helfen. Einfach dadurch, dass Sie die Eltern trösten. Bitte, es würde mir helfen. Gut, ich komme mit. Absolvuti. In nomine Domini et Filii et Spiritus Sancti. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Evelyn Paris und wie immer live für Sie dabei auf Channel 10 News Point. Wir sind hier bei dem bislang letzten Fall einer Kindsbelästigung in dieser Serie von Kindsbelästigungen und Morden. Dieses Kind ist nochmal davongekommen. Wir wissen nicht, ob auch dieser Vorfall in Zusammenhang steht mit dem kleinen Mädchen, das gestern belästigt und brutal von einem Dach geworfen wurde. Die Polizei verweigert noch jede Stellungnahme. Ich werde an die Wohnungstür klopfen und sehen, ob jemand da drin ist, der mit uns sprechen will. Hallo? Hier ist Evelyn Paris vom Channel 10 Nachrichtenteam. Wir möchten unser Mitgefühl ausdrücken und Ihnen ein paar Bitte Fragen stellen. Bitte halten Sie den Bereich hier frei. Hier kommt Detective McMahon, der diesen Fall vom ersten Tag an bearbeitet hat. Er ist in Begleitung eines Priesters und seiner Partnerin, Detective Crawford, die vor 6 Monaten in der Bronx Bitte. Ein Baby mit AIDS in einer Mülltonne gefunden und gerettet hat. Detectives, kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Nein, im Augenblick nicht. Wir werden später am Abend eine Erklärung abgeben. Hängt dieser Fall, obwohl das kleine Mädchen am Leben ist, mit den anderen Fällen von Kindsbelästigung zusammen? Sie bekommen später eine Erklärung. Bitte halten Sie sich von der Tür fern. Pater, sagen Sie mir... Hier ist Detective McMahon. Ich bin ein Freund von Detective McMahon. Ich bin inoffiziell hier. Andy, bitte. Schafft denn keiner diese Blutsaugerin hier raus? Aufmachen! Pater... Sie haben den Mann gehört. Bitte räumen Sie den Bereich. Sie können die Presse hier nicht mehr Hier ist Detective McMahon. Cortez, hören Sie mich denn nicht? Sorry, ich war in der Küche und habe Kaffee getrunken. Ich dachte, Sie wären diese aufdringliche Fernsehnote. Oh, tut mir leid, Pater. Entschuldigen Sie meine Sprache, ich dachte... Wo ist das Kind? Die Kleine schläft im Schlafzimmer. Die Mutter ist in der Küche. Wo ist der Vater? Der lebt in Miami, einen Boyfriend hat sie nicht. Die Mutter hat auf das Kind gewartet, das kam nicht wie verabredet. Und als es dann kam, war es ganz verstört. Das Einzige, was er aus ihr rausgebracht hat, war, dass ein Mann mit ihr auf dem Dach gewesen war und dass er ihr was hat zeigen wollen. Ja, dabei ist es dann nicht geblieben. Der Arzt war schon da. Okay. Crawford, rufen Sie bitte an und fragen Sie, ob die inzwischen wissen, was mit dem Sperm herrscht. Ob es dasselbe ist wie bei den anderen Kindern. Hier, nehmen Sie mein Telefon. Das haben die doch noch nicht. Pater, wir sprechen mit der Mutter. Und Sie, Cortez, schaffen Sie diese Reporterin auf die Straße mitsamt ihrem schleimigen Anhang. Sir, diese Mutter ist jung. Na und? Na, ein bisschen schrill zurechtgemacht. Gehen Sie raus und sorgen Sie dafür, dass der Hausflur frei bleibt. Okay. Irgendwer macht da draußen seine Arbeit nicht. Kommen Sie, Pater. Ich bin sicher, diese Frau ist Katholikin. Ja, Crawford, habt ihr die Laborergebnisse? Was? DeCaro. Mrs. DeCaro? Ja. Oh, hallo, Padre. Mrs. DeCaro, Pater Bean ist ein Freund von mir. Ich habe ihn gebeten, mitzukommen, wenn Sie nicht wünschen, dass er dabei nein, ist. Nein, nein, nein, ich bin froh, dass er da ist. Bitte setzen Sie sich. Mrs. DeCaro, meine Partnerin, Detective Crawford telefoniert gerade. Ich möchte, dass Sie Ihr kleines Mädchen interviewt. Das schläft gerade. Mrs. DeCaro, haben Sie hier in der Gegend irgendjemanden gesehen, der Ihnen seltsam Pater, vorkam? Pater, wie kann Gott das zulassen, dass meinem kleinen Mädchen so etwas zustößt am heiligen Ostersonnabend, am heiligsten aller Abende? Wir sollten nicht fragen, warum. Gott bürdet uns nie mehr auf, als wir tragen können. Bitte denken Sie nach. Ist Ihnen irgendwer aufgefallen, der seltsam wirkte oder irgendwie anders? Schauen Sie sich doch um, wo wir leben. Irgendjemand, der hier nicht ins Bild passte. Niemand. Wenn Sie sich vielleicht einen Moment Zeit ließen. Ich sag Ihnen doch, niemand! Andy, Sie haben die Laborergebnisse. Entschuldigen Sie, ich bin müde. Das ist verständlich. Und? Der Mann, der die anderen kleinen Mädchen missbraucht und getötet hat, hat auch dieses Mädchen missbraucht. Oh mein Gott. Er hätte sie umbringen können. Mrs. DeCaro, kennen Sie ihn? Nein! Ihre Tochter ist die einzige Person, die dieses Monster identifizieren kann. Ich danke dir, dass du das Leben meiner Tochter verschont hast. Ich danke dir. Dafür muss es einen Grund geben. Ja, dafür muss es einen Grund geben, Mrs. DeCaro. Ja, natürlich, natürlich. muss es dafür einen Grund geben. Andy, vielleicht sollten wir uns zurückziehen. Nein, nein, ich bitte Sie, bitte, bitte nicht. Gehen Sie nicht, Pater. Meine Tochter ist ein gutes Mädchen. Sie geht zur Beichte und jeden Sonntag zur Kirche. Ich möchte, dass Detective Crawford jetzt mit ihr spricht. Ich werde sehr sanft und behutsam sein. Andy, vielleicht solltet ihr warten. Dieses Monster wartet nicht. Das nächste kleine Mädchen hat vielleicht nicht das Glück, nicht vom Dach geworfen zu werden. Bitte, Pater, gehen Sie mit zu meiner Tochter. Ich weiß nicht, ob Detective Crawford das für eine gute Idee hält. Doch, ich fände es ganz gut, Pater. Ich warte an der Tür. Bonita, bist du wach? Ja. Diese freundliche Dame möchte mit dir sprechen. Ein Priester ist auch da. Warum? Weil ich umgezogen war? Nein, Muchacha. Du warst nicht umgezogen. Bonita, dieser Mann, der dir das angetan hat, der dir wehgetan hat, der ist der ungezogene Mann. Ja. Das ist er. Hast du diesen Mann gekannt? Hab keine Angst, es uns zu sagen. Kannst du ihn uns beschreiben? Sie wird nichts sagen. Hat er dich aufs Dach gebracht oder warst du schon da oben? Nein, er wird zurückkommen und mir wehtun. Wir sind hier, um dir zu helfen. Also wird er nicht zurückkommen, nicht, Pater? Das ist wahr. Gott wird dich vor ihm beschützen. Warum hat Gott erlaubt, dass er mir wehtut? Das ist schwer zu sagen. Gott hat dich beschützt. Du bist jetzt in Sicherheit bei deiner Mutter. Bonita, willst du mir sagen, was er mit dir gemacht hat? Es ist okay, Baby. Ich musste ihn anfassen. Wo, Schatz? Sag es deiner Mutter. An seiner Hose. Wo an seiner Hose? Da, wo der Reißverschluss ist. Musstest du den Reißverschluss aufmachen? Ja. Und dann? Was hat er von dir verlangt? Was musstest du mit deiner Hand machen? Hat er dich auch angefasst? Was ist, Pater? Sind Sie okay? Wo ist das Badezimmer? Crawford, das hat er. Der Priester möchte sich übergeben. Hätte der Regen alles gedämpft. Und dieses Gefühl von Sauberkeit. Ist aber nur eine Illusion. Immerhin. Für kurze Zeit, Liz. Andy, ich möchte, dass du von diesem Fall wegkommst. Nimm ein paar Tage Urlaub. Warum? Schon, dass du mich fragst, warum, zeigt, wie weit weg du bist. Du bist erschöpft. Du bist besessen. Du kannst nicht schlafen. Du bist nicht mehr du selbst. Ich habe dich noch nie so gesehen. Ich weiß, ich bin verrückt, aber ich muss diesen Fall lösen. Da ist was in mir, was mich dauernd auf Trab hält. Andy, ich will dich nicht verlieren. Du wirst mich nicht verlieren. Nie. Du gerätst in unbekannte Gewässer. Ich weiß. Ich war gereizt während dieser Ermittlung. Nicht nur wegen dieser Ermittlung. Du fühlst dich zu Crawford hingezogen. Aber nur in Gedanken. Ach, Andy, bitte. Es ist nichts passiert. Und es wird nichts passieren. Es ist nur so ein Gefühl. Niemand fühlt sich so gut an wie du. Na komm. Du bist meine Frau. Und das bedeutet mir was. Etwas sehr Wichtiges. Ich weiß. Und ich weiß auch, dass ein Kopf, wenn er so sehr in einen Fall verwickelt ist, vergessen kann, was wichtig ist. Was richtig ist. Mhm. Scheiße. Wo ist das Handy? Oh Gott, noch ein Kind? Kann sein. Hallo? Detective Andy? Detective Andy, hier ist Mrs. Wong. Ah, Mrs. Wong, Sie sind's. Ist dir noch was eingefallen? Nein, aber ich habe etwas gesehen. Sie sind nahe dran, ganz nah dran. Es wird Ihnen etwas offenbar werden. Was meinen Sie? Etwas über den Mord? Über Ihr Leben, über einen Freund. Ein Freund von Ihnen ist in Gefahr. Sie müssen ihn beschützen. Wovon reden Sie? Was denn für ein Freund von mir? Sie müssen erst die Wahrheit hören. Sie werden es Ihnen schon erzählen. Mrs. Wong, was sagen Sie denn da? Haben Sie getrunken? Dieser Mann, der diese Kinder tötet, er benutzt einen Lastwagen. Es ist blau auf dem Lastwagen. Und er steht nie in der Straße, wo er das Kind aufs Dach hinaufbringt. Und das sehen Sie genau? Können Sie noch mehr sehen? Ihr Freund. Ich kann ihn nicht erkennen. Ich sehe ihn immer nur als dunklen Schatten in Ihrer Nähe. Das ist alles, was ich für Sie habe. Ich rufe wieder an. Es ist jetzt Ostern, aber das Trauern geht weiter. Diese Frau. Du glaubst ihr? Hm? Was hat sie gesagt? Ein Lastwagen. Der Täter benutzt einen blauen Lastwagen. Und was hat sie da von einem Freund von dir geredet? Jemand, den ich kenne und den sie immer nur als dunklen Schatten sieht, ist in Gefahr. Aber ich habe keine finsteren Freunde. Vielleicht ist es dein eigener Schatten. Wer weiß. Ach, Andy, bitte sieh dich vor. Aber ja. Recht besehen kann mir gar nichts zustoßen. Ich habe nämlich einen Schutzengel. Oh. Wie das? Pater Bean hat mich heute begleitet. Du erinnerst dich? Der Priester, von dem ich dir erzählt habe? Er war lange Zeit verschwunden. Jetzt ist er wieder da. Ich habe ihn für morgen zu Kaffee und Kuchen zu meiner Schwester eingeladen. Du weißt, wie deine Schwester ist. Kathy hasst Überraschungen. Aber sie hat Pater Bean gern gehabt. Alle in der Nachbarschaft haben ihn gern gehabt. Und ich... Ich liebe Überraschungen. Wie der Kerl gefallen wird. Bin selbst gespannt. Sie ist gleich nach der Geburt ihrer Tochter aus unserer Nachbarschaft verschwunden. Und jetzt geht ihre Tochter aufs College. Ist lange her. Wir waren mal sehr eng miteinander. Ach ja? Ja. Wir haben uns gegenseitig Osterkörbchen geschenkt. Sie war das schönste Mädchen in der Nachbarschaft. Na, dann muss ich mir die Dame ja mal ernsthaft anschauen. Tu das. Reichst mir bitte mal mein Jackett? Wozu? Oh nein, Andy, nicht schon wieder. Nicht beim Fahren. Ganz kurz, mein Liebes. Crawford, hier Andy. Ich wusste, dass Sie es sind. Sie müssen was für mich tun. Sie geben keine Ruhe und lassen auch keinem anderen die Ruhe, nicht mal an Ostern. Wann fahren Sie zu Ihrer Familie? Ich habe meiner Mutter schon gesagt, dass ich vielleicht nicht kommen kann. Gut. Ich glaube nicht, dass Mrs. DeCaro keinen Boyfriend hat. Sie sah aus, als hätte sie sich für ein Date zurechtgemacht. Vielleicht bin ich ein Sexist, aber sie sah nicht so aus, als wollte sie einkaufen gehen. Außerdem... Erinnern Sie sich, als wir Sie fragten, ob sie einen Grund wüsste, warum ihr Ihr Kind verschont hat? Sie weiß etwas und verschweigt es uns. Was also soll ich tun? Sie sollen rumschnüffeln. Bringen Sie dem Kind ein Osterkörbchen. Andy, wo soll ich denn heute ein Osterkörbchen herkriegen? Alles hat geöffnet da unten, wo Sie wohnen. Sie werden schon was finden. Heben Sie den Quittungsbon auf und rufen Sie mich zurück. Also ich weiß nicht, wie ihr das je so schafft. Kathy, wie hältst du das aus? Hm? Ich komme einen Tag zurück nach New York und sehe, was in den Zeitungen steht. Ich kann mich nicht erinnern, dass das früher auch so gewesen ist. Man gewöhnt sich an alles. Aber du hast recht, es ist schlimm. Besonders die Sache mit den Kindesmisshandlungen. Bearbeitest du diesen schrecklichen Fall? Ja. Die Leute sind wütend. Viele haben Angst, ihre Kinder auf den Schulweg zu schicken. Man sollte ihn kastrieren. Und ihn dann an die Tiere im Zoo verfüttern. Carol. Diese Leute sind Tiere, schlimmer als Tiere. Und was hilft es, wenn man ihn fasst? Nach ein paar Jahren ist er wieder draußen, weil irgendein Idiot ihn für rehabilitiert hält. Und ihn entlässt, damit er noch ein paar kleine Mädchen mehr vergewaltigt vom Dach schmeißt. Carol, bist du okay? Wahrscheinlich bist du anderer Ansicht, Andy. Du warst ja immer der Liberale. Der nette Junge aus der Nachbarschaft. Also das ist nicht fair, Carol. Ich habe immer versucht, in jedem auch etwas Gutes zu sehen. Ja, sonst hätte ich nicht all die Jahre bei der New York City Polizei überleben können. Wie kannst du denn da noch was Gutes sehen? Der Mann vergewaltigt Kinder und schmeißt sie von Dächern. Selbst wenn sie mit dem Leben davonkommen, sind sie für den Rest ihres Lebens gezeichnet. Ich kann da diesmal nichts Gutes bei sehen, da gebe ich dir recht. Ist auch nicht mein Job. Mein Job ist es, ihn zu verhaften. Denkst du, es ist einfach für mich auf diese... zerschmetterten kleinen Körper hinabzublicken, mir den Bericht des Gerichtsmediziners anhören zu müssen? Entschuldige. Ich wollte damit nicht sagen, dass es leicht für dich ist. Bin halt ein bisschen nervös in der letzten Zeit. Ich bin lange nicht mehr in Brooklyn gewesen. Und da gibt's nicht nur gute Erinnerungen. Was hast du? Was sind das für schlechte Erinnerungen? Andy. Ah, das ist wahrscheinlich Crawford. Entschuldigt mich bitte. Wechseln wir das Thema, Carol. Es ist Ostern und wir sollten versuchen, den Tag zu machen. Hi, Andy. Crawford hier. Ich habe den DeCaros einen Osterbesuch abgestattet und dem Kind so ein Körbchen mitgebracht, genau wie sie wollten. Und? Sie war gerade am Telefon im Nebenzimmer. Ihre Schwester hat aufgemacht. Als ich nach Mrs. DeCaro fragte, sagte sie, sie telefoniere mit ihrem Freund. Sie hat uns also belogen. Nach dem, was ich mitbekommen habe, will er zu Ostern vorbeikommen. Als sie aus dem Schlafzimmer kam, schien sie mir verlegen zu sein. Haben Sie seinen Namen aus ihr rausgekriegt? Ja, Miguel Sanchez. Arbeitet bei einer Telefongesellschaft. Telefongesellschaft? Was ist? Telefongesellschaft. Moment, da gibt's doch eine mit einem blauen Firmenlogo. Stimmt's? Ja. Finden Sie raus, ob er einen von Ihren Firmentransportern fährt. Am Ostersonntag, Andy. Und wie kommen Sie darauf? Mrs. Wong. Oh Gott, ich bin jemand, der an diesen ganzen Scheiß nicht glaubt. Und Sie verlangen, ich soll mir und allen möglichen anderen Leuten das Osterfest versauen. Ist mir egal, wen von der Telefongesellschaft Sie vom Eiersuchen wegreißen müssen. Aber finden Sie was raus über diesen Kerl. So viel Sie können. Wir treffen uns vor der Wohnung. Ich parke auf der anderen Straßenseite. Naja, aber heute dürfen wir mal schlemmen. Ich bin extra runtergefahren in die Court Street und habe diese gefüllten italienischen Plätzchen besorgt. Du erinnerst dich noch? Aus der Monteleone-Bäckerei. Und? Alles okay, Andy? Ja. Crawford hat eine Spur. Oh, Gott sei Dank. Ich hatte schon Angst, es wäre wieder ein Kind. Ich werde nicht zum Nachtisch bleiben können. Oh, Andy, nein. Liz, du wirst hier bleiben. Andy, nie kommen wir mal dazu, gemütlich zu plaudern. Doch, Schwesterchen, das kommt schon noch, wenn dieser Fall abgeschlossen ist. Ah, Gott, das habe ich vergessen. Ich habe Pater Bean zum Kaffee eingeladen. Was? Pater Bean? Was, der kommt hierher? Ist der zurück? Tut mir leid, Cathy, ich kann nicht bleiben. Carol, was hast du? Er wollte dich sehen, besonders deine Tochter. Sag diesem Mann, er soll einen großen Bogen um mich und meine Familie machen. Besonders um meine Tochter. Was ist los? Du weißt das nicht? Cathy, hast du es ihm nicht erzählt? Ich dachte, ich hatte keine Ahnung, dass er den Priester eingeladen hat. Mir was nie erzählt. Frag Bean. Wohnt er bei seiner Schwester? Ja. Oh Gott, das ist in der Nähe. Sag ihm, er soll sich fernhalten von uns oder du kannst noch einen Mord aufklären. Was sagst du da? Ich meine, halt diesen Mann von meiner Familie fern. Er könnte jetzt auf dem Weg sein, wenn ich ihn auf der Straße sehe und er versucht, mit mir zu sprechen. Ich schwöre, ich bringe ihn um. Cathy, was geht dir vor? Sag's ihm, Cathy. Sag ihm, was du weißt. Er musste gehen, weil er mit ein paar Mädchen und Jungen an der Schule Sex gehabt hat. Ist doch spitze, was? Nein. Das glaube ich nicht. Nie will einer das glauben. Meine Mutter hat's nicht geglaubt, der Bischof nicht. Nur aber durch Ignorieren geht's nicht weg. Alle haben sie reagiert, als wäre es meine Schuld. Er hat mich ausgenutzt. Ich war 16, als er mit mir anfing. Es waren übrigens viele von uns. Aber wir waren zu verängstigt, zu durcheinander, um damit rauszukommen. Er hat mit mir geschlafen. Bis ich von der Schule musste, weil ich schwanger war von ihm. Nein. Frag ihn. Vielleicht gibt er dir die Wahrheit zu. Vielleicht. Sag ihm, er soll zurückgehen zu dem Stein, unter dem er hervorgekrochen ist. Gott, das kann doch nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Sag ihm, er soll auf seinen Rücken aufpassen. Carol, tu nichts, was du bereuen könntest. Es gibt noch eine Menge mehr in Brooklyn, denen du diese Warnung geben solltest. Sag ihm, er soll auf seinen Rücken aufpassen. Ich liebe es, zu Ostern in einem Wagen zu sitzen und deine Wohnung zu überwachen. Wollen Sie ein Osterei? Massiv Schokolade, vom Feinsten. Aus Deutschland. Er hat das letzte Kind nicht getötet, weil er es nicht konnte. Oder weil er wie alle Serienmörder Hinweise geben will. Damit er gefasst werden kann? Warum? Bin wirklich dumm gewesen. Und habe in meiner Wut das Offensichtliche übersehen. Er kann nicht mehr weitermachen. So oder so. Wieso? Entweder will er aufhören und kann es nicht. Oder aber er will den Ruhm. Der Serienmörder, der Serienmörder. Und das heißt? Er muss gefasst werden, ganz gleich, ob er gestoppt werden will oder berühmt werden will. Deshalb hat er uns seine Zeugin hinterlassen. Wenn es dieser Sanchez ist, kann es aber auch sein, dass er ganz einfach nicht fertig geworden ist. Er könnte morgen wiederkommen und zuschlagen. Oder sogar noch heute. Der Tag ist noch nicht rum. Haben Sie sein Strafregister angefordert? Ja. Das dauert heute etwas länger. Hat Sie der Priester darauf gebracht? Auch. Was werden Sie tun, wenn Ihnen der Pater alles gesteht? Ob er gesteht oder nicht, ich weiß, dass es wahr ist. Wichtig ist jetzt nur, dass Sie ihn finden, denn er ist in Gefahr. Andy, schauen Sie. Die Schwester bringt die Kleine irgendwo hin. Vielleicht ist Pater Bean nicht der Einzige, der Schutz braucht. Ich gehe da jetzt drauf. Wenn ich in 5 Minuten nicht anrufe, fordern Sie Verstärkung an und kommen nach. Okay. Mrs. DeCaro? Ich weiß, dass Sie da drin sind. Ich will wissen, ob Sie okay sind. Ich habe hinreichend Grund, die Tür aufzubrechen. Ich tue es, wenn Sie nicht antworten. Mir geht's gut. Sind Sie allein? Sie wissen, dass ich's nicht bin. Helfen Sie mir, Mann. Sie hält mir eine Kanone an den Kopf. Mrs. DeCaro, bitte. Überlassen Sie uns den Mann. Warum lassen Sie ihn mich nicht töten? Der ist keine Träne wert. Mrs. DeCaro, wenn Sie ihn töten oder auch nur verletzen, werden Sie verhaftet. Und Ihre Tochter wäre ohne Mutter. Ihre Tochter braucht Sie jetzt, mehr denn je. Machen Sie die Tür auf. Geben Sie mir die Waffe, Mrs. DeCaro. Gut. Sehr gut. Dieser Dreckskerl. Dieser verdammte Dreckskerl. Ich halte das nicht mehr aus. Das haben Sie gut gemacht, Mrs. DeCaro. Sanchez, nehmen Sie die Hände auf den Rücken. Ich brauche keine Handschellen. Ich lauf nicht weg. Da wir uns zum ersten Mal begegnen und ich Sie nicht kenne, werden Sie nichts dagegen haben, dass ich meine Arbeit tue. Andy, alles okay? Hä? Ich dachte, Sie wollten anrufen. Ja, ich war gerade im Begriff. Ohne Handy, Andy? Na, danke. Ich hatte Wasser aufgesetzt für eine Kanne Kaffee. Möchten Sie einen? Mrs. DeCaro, das ist nicht nötig. Aber ich brauche einen. Seine Vorstrafen sind durchgekommen. Eine Latte von Kindesbelästigungen. Er ist aus 2 Jobs gefeuert worden deswegen. Toll. Mr. Sanchez? Wir nehmen Sie wegen dieser Serie von Morden an kleinen Mädchen in Polizeigewahrsam. Ist Ihnen klar, was das bedeutet? Ich weiß. Ich weiß. Mr. Sanchez, Sie haben das Recht zu schweigen und nur in Gegenwart eines Anwalts auszusagen. Wenn Sie sich keinen Anwalt leisten können, wird das Gericht ihn einstellen. Nein, nein. Ich weiß. Warum? Warum? Ich hätte gerne eine Antwort auf die Frage meines Partners. Antworten Sie! Na los! Weil ich geil war. Wie randloses Arschloch, Sie! Mit dem Schwanz richtest du kein Unheil mehr an! Ziehen Sie ihm die nasse Hose aus, ich rufe einen Krankenwagen. Verdammt, das Miststück hat mich verbrüht. Verdammt! Hören Sie, Sanchez. Oh, helfen Sie mir! Hören Sie, Sie werden gleich ärztlich versorgt. Sanchez, hören Sie. Sie werden... Verdammte Schlampe. Scheiße. Zuck immer noch zusammen. Ja, Andy? Wann? Bin gleich da. Was ist? Wenn mich jemand sucht, ich bin im St. Vincent Krankenhaus. Übernehmen Sie das hier. Ist es der Priester? Er ist angeschossen worden. Bevor ich weg bin. Wer hat Ihnen das angetan? Sind wir allein? Ja. Ich möchte meine letzte Beichte bei dir ablegen. Pater Bean, bitte. Nein. Hör zu. Ich habe Carol genötigt, Sex mit mir zu haben. Ich bin der Vater ihres Kindes. Ist sie es, die Ihnen das angetan hat? Hat Carol auf Sie geschossen? Es hätten viele Kinder sein können, die jetzt erwachsen sind und sich noch erinnern. Ich habe nicht geglaubt, dass ich aufhören könnte. Ich wollte aufhören und ich wollte nicht aufhören. Ich wusste nicht, wohin. Ich bin kein Tier. Mein Gott, ich bin ein Sünder erster Ordnung. Wie ist das geschehen? Ich bin erleichtert, dass jetzt alles vorbei ist. Ich werde Buße tun, komm her. Komm, ich will dir alle meine Sünden ins Ohr flüstern, bevor ich sterbe, Andy. Ich habe... Gott! Gib mich frei! Gib mich frei, frei! Butterbean? Andy, hier Crawford. Wir haben Sanchez da rausgeschafft. Sie buchen ihn gerade. Danach wird er interviewt. Sind Sie beim Priester? Ja. Sie sagten, er wurde angeschossen. Wie geht's ihm? Er ist tot. Tut mir leid. Soll ich kommen? Nein, ich gehe jetzt nach Hause. Wollen Sie wissen, wer mit der Untersuchung beauftragt ist? Es ist vorbei. Bin froh, dass alles vorbei ist. Es ist Ostern, Crawford. Ja, Andy. Frohe Ostern. Frohe Ostern. Detective Andy und der Ostersonntagsmord. Kriminalhörspiel von Anthony J. Ingrassian. Deutsch von Wulf Teichmann. Es spielten Andy, Hans-Jürgen Hörig. Crawford, Karin Beuth. Pater Bean, Ulrich Wildgruber. Wong, Christine Oesterlein. Liz, Uta Halland. Carol, Corinna Kirchhoff. Kathy, Andrea Solter. De Carol, Wiebke Frost, Sanchez, Götz Schulte, sowie Angelika Leiberg, Anna-Marina Zarek, Aurelio Malfa, Joachim Schönfeld und andere. Regieassistenz Katrin Martin, Schnitt Tina Emmerling, Ton Brunhild Thomas, Bearbeitung und Regie Christoph Dietrich. Produktion Deutschlandradio Berlin 1996.